halte nicht die erste. Und ich freue mich immer, wenn ich neue Beter und Beterinnen kennenlerne, die bereit sind, über diesen sehr wichtigen Bereich des geistlichen Lebens nachzudenken und ihn auch zu praktizieren. Ich möchte ganz am Anfang gleich zum Thema ein entsprechendes Bibelwort lesen, aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, worüber ich dann allerdings nicht sofort sprechen werde, sondern dann haben Sie ein Recht, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Eine Vorstellung heißt das. Aber zunächst den Bibeltext. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das ist die theologische, biblische Begründung für unser heutiges Thema, der Stellenwert des Gebetes. Gebet hat absolute Priorität nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Denn die Bibel sagt uns, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Betet für alle Menschen. So die gute Nachricht, eine Übertragung dieses Luthertextes, den wir gerade gehört haben. Ich zitiere noch einmal, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Betet für alle Menschen. Und sehen Sie, genau das erleben wir doch in unseren Gemeinden, dass das Gebet nicht das Erste und Wichtigste ist. Denn die Gebetsversammlung ist normalerweise die kleinste Versammlung in den Gemeinden. Gottesdienst steht ganz oben, dann kommt die Bibelstunde und dann kommt der Gebetskreis. Wenn 100 in den Gottesdienst gehen, gehen normalerweise 20 in die Bibelstunde und 6 oder 7 in den Gebetskreis. Das ist das Gefälle in unserem Land. Nicht in jedem Land. Dort, wo geistliche Erweckung ist, wie in Südkorea und in anderen Ländern, in China im Moment, ist Gebet genau das Umgekehrte, nämlich Gebet hat eine ungeheure Bedeutung in diesem erweckten neuen Gemeinden. Man kommt zusammen zuerst zum Gebet und dann hört man natürlich auch auf Gottes Wort. Aber das Gebet hat eindeutig die Spitzenposition in der Gemeinde. Und darüber wollen wir heute Abend und in diesen Tagen gemeinsam nachdenken. So, und jetzt ein Einschnitt. Sie können das gerne aufnehmen, wenn Sie wollen, obwohl das gar nicht so entscheidend ist jetzt und nicht zum Thema gehört. Das heißt, nicht zum Teil zum Thema. Aber Sie haben, wie gesagt, ein Recht darauf, so ein bisschen in mein Leben reinzuschauen, damit Sie wissen, wer in den nächsten 2 Tagen vor Ihnen steht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus geboren. Mein Vater war viele Jahre Evangeliumsänger. Meine Mutter hat auch in einem großen Chor mitgesungen. Ich komme ursprünglich aus der methodistischen Erweckungsbewegung, und zwar aus dem Vogtland, das ist Ostdeutschland, der Bereich, den man so am Fuße des Erzgebirges kennenlernen kann. Über meiner Kindheit lag ein sehr dunkler Schatten. Keiner wusste, was eigentlich mit mir los war. Wenn es Abend wurde, wurde ich sehr unruhig. Und wenn es Nacht wurde, dann krochen in meinem Leben furchtbare Ängste hoch. Und wenn ich mich ins Bett legte, dann begann das Bett sich zu bewegen. Ich hörte eine unheimliche Musik, die in mein Gehör drang. Und dann wurde ich Nacht für Nacht von finsteren Mächten angegriffen, zum Teil gewürgt. Man sah die Griffe auch. Ich rannte dann in das Bett meiner Eltern oder in das Bett meiner Geschwister. Und das war eine ganz dunkle Sache, die meine Kindheit viele Jahre überschattete. Wie gesagt, keiner wusste damals, wie man mit solchen Phänomenen umgehen kann, von Befreiungsdienst, wie das heute doch weithin schon bekannt ist, war damals nichts bekannt. Gut, Pfarrer Ernst Modersohn hatte ja schon ein Büchlein geschrieben, Im Banne des Teufels. Dr. Kurt Koch hatte noch nicht sein Standardwerk geschrieben, Seelsorge und Okkultismus. Das waren aber einzelne Lichter am Himmel der Gemeinde Jesu, die auf diesem Gebiet etwas Erfahrung hatten. Sonst war, wie gesagt, alles sehr dunkel. Ich habe dann mit 12 Jahren eine erste Christusbegegnung gehabt. Es war in einem Religionsunterricht. Der Pfarrer hatte eine Sitzung und wir Kinder wollten schon rausstürmen und Fußball spielen. Und da hielt uns eine Diakonisse auf und sagte, ich werde den Unterricht übernehmen. Und sie erzählte aus ihrem Leben, sehr spannend, hochaktuell für uns Kinder, waren das Stories, die uns gepackt haben. Und am Schluss dieses Religionsunterrichtes hat sie gesagt, wenn jemand von euch heute Nachmittag sein Herz dem Herrn Jesus schenken möchte, der kann das tun. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben. Und wer das tun möchte, der kann ein ganz einfaches Gebet sprechen. Zum Beispiel, Herr Jesus, komm bitte in mein Herz. Und ich entsinne mich noch daran, dass ein Mädchen zuerst betete. Und ich verehrte dieses Mädchen, weil es sehr klug war. Und ich war weniger klug. Wenn ich nicht Vitamin B gehabt hätte, mein Vater war im Schulrat, dann wäre ich wahrscheinlich schon in der Grundschule 2-mal sitzen geblieben. Aufgrund meiner Ängste war ich absolut nicht in der Lage, mich zu konzentrieren und zu lernen. Aber dieses Mädchen betete und ich habe damals als Zweiter, wenn ich mich noch recht entsinne, dieses schlichte und einfache Gebet gesprochen. Herr Jesus Christus, komm bitte in mein Herz. Und ich spürte eine tiefe Erleichterung. Ich rannte mit großer Freude nach Hause. Ich habe das meinen Eltern mitgeteilt. Ich weiß heute nicht, ob sie darauf richtig reagieren. Das kann ich nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass von diesem Augenblick an die Ängste verschwanden. Diese furchtbaren dämonischen Angriffe in der Nacht hörten auf, bei mir ohne einen Befreiungsdienst, ohne eine Art Exorzismus. Ich bin frei geworden. Wahrscheinlich hat das Gott auf diese wunderbare Weise getan, weil ich ein Kind war. Ich weiß aus der Seelsorge, dass Erwachsene nicht frei werden durch eine Bekehrung, sondern nur in der Seelsorge, in der befreienden Seelsorge, wirkliche Befreiung erleben können. Das weiß ich aus vielen, vielen seelsorgerlichen Erfahrungen. Ich möchte Ihnen vielleicht eine seelsorgerliche Erfahrung an diesem Punkt gerade noch mitteilen. Ich werde in diesen Tagen nur an einer Stelle noch einmal auf Ähnliches zu sprechen kommen. Es war vor einigen Wochen bei einer Evangelisation in der Nähe von Heilbronn. Wir hatten eine sehr schwere Arbeit. Beim Ruf zur Entscheidung erlebten wir kaum, dass jemand nach vorne kam. Und zwar an den ersten 7 oder 8 Abenden war eine eisige Atmosphäre, nicht in der Verkündigung, sondern beim Ruf zur Entscheidung. Wir haben dann als Team uns entschlossen, einen Fastentag einzulegen. Das haben wir getan. Und wir haben geglaubt, jetzt, an diesem Abend, gibt es den Durchbruch. Und es kam wieder niemand nach vorn. Aber Folgendes geschah. Ein junger Mann bat um ein Seelsorgegespräch. Und ich saß ihm gegenüber und er sagte, ich habe mich vor 8 Jahren in Berlin bekehrt, in einem Hauskreis. Und wenige Tage später hörte ich plötzlich eine Stimme in meinem Inneren, verfluche den Heiligen Geist. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, vom Heiligen Geist gehabt, geschweige denn von Sünde gegen den Heiligen Geist. Aber das war mir so unheimlich, dass ich ans Telefon ging und den Hauskreisleiter anrief und er sagte, wenn diese Stimme wiederkommt, dann lies einen Psalm und bete. Ich habe das dann immer getan, die Stimme kam gelegentlich wieder, nicht in dieser Form, in anderen Formen, und ich habe einen Psalm gelesen und gebetet. Dann erzählte er mir, dass er eine Bibelschule besucht hat, dass er ein Jahr ein Gemeindepraktikum gemacht hat als zweiter Pastor, aber dass er dieses Gemeindepraktikum abbrechen musste, weil diese Stimme ihn ständig verfolgte und ihn zum Beispiel vor der Verkündigung gesagt hat, zerreiß dein Manuskript, du musst frei predigen. Er hat es dann auch zerrissen und stand dann stotternd am Mikrofon und wusste nicht mehr weiter. Also es war eigenartig. Ich habe ihn dann daraufhin angesprochen und gefragt, ob er sich in der Vergangenheit einmal mit okkulten Praktiken beschäftigte. Und er sagte, nein. Das heißt, mir ist einmal eine alte Frau begegnet bei einem Waldspaziergang und die hat von mir die Hand erbeten und hat mir dann aus den Handlinien die Zukunft vorausgesagt. Aber das war vor meiner Bekehrung. Darum erzähle ich jetzt diesen Bericht. Ja, das war vor meiner Bekehrung. Ich sagte, es ist doch gut, wenn du dich im Namen Jesu davon löst und ich dich im Namen Jesu von dieser eigenartigen Begegnung losspreche. Es könnte sein, dass die Stimmen, die du hörst, mit diesem Phänomen in Verbindung sind. Er hat dann gesagt, nein, meine Theologie ist, mit der Wiedergeburt ist alles, was in der Vergangenheit auch auf diesem Gebiet gelaufen ist, geklärt. Ich habe dann mit einer Zeichnung ihm deutlich gemacht, dass die Wiedergeburt im Geist geschieht, während okkulte Belastungen im seelischen Raum sind und dass es gut sein kann, dass ein Mensch den Geist Gottes bekommt in seinen Geist hinein, aber im seelischen Raum noch Bindungen und Belastungen da sind. Er hat dann daraufhin zugestimmt, ein Lossagegebet zu sprechen. Ich habe dieses Gebet versucht, ihm vorzusprechen, aber bereits nach dem ersten Satz geschah etwas für mich völlig Unerwartetes. Er wurde plötzlich hochgerissen, ganz steif, und riss den Mund überdimensional weit auf und begann zu brüllen. Und dann fuhren in den nächsten 10 Minuten ungefähr 6 Dämonen aus diesem jungen Mann aus, obwohl er bekehrt war, obwohl er eine Bibelschule besuchte, obwohl er schon gepredigt hatte, war er besessen von unsauberen Geistern. Also, und ich sage das deswegen, bei mir, ich glaube, dass ich dämonisiert war als Kind durch meine Urgroßmutter, die eine Besprecherin im Erzgebirge war. Ich glaube, dass ich dämonisiert war durch die Belastungen aus dem Vorfahrenbereich, aber dass Gott in meinem Leben dieses Wunder der Befreiung getan hat, weil ich ein Kind war. Und darum diese wunderbare Befreiung allein durch ein Gebet. Ich habe dann später, wie gesagt, in der Seelsorge noch manches nachgeholt, aber die entscheidende Befreiung geschah damals. Ich bin dann nicht im Glauben treu geblieben. Es kam die Teenagerzeit, es waren sehr viele Dinge in meinem Leben, die mich wesentlich mehr interessierten, Motorräder und Kino und Mädchen und anderes. Aber mit 19 Jahren, am 17. Juni 1956, habe ich eine zweite Entscheidung getroffen für Jesus Christus, und zwar aus meinem Willen und aus meinem Verstand heraus, eine totale, bedingungslose Hingabe an Jesus Christus. Und ich kann sagen, von diesem 17. Juni 1956 an, mit 19 Jahren, habe ich bis heute keinen Tag mehr ohne Gott gelebt. Bei mir sind also das, was eigentlich zusammengehört, ist bei mir auseinandergefallen. Und zwar, dass ich zunächst einmal durch eine erste Christusbegegnung versuchte, einigermaßen versuchte, Jesus Christus nachzufolgen. Oder besser gesagt, das Erste war mehr ein Jesus für mich. Also es war mehr vom Egoismus gekennzeichnet. Der darf natürlich bei einer Bekehrung da sein. Das Erste war bei mir, Herr, befreie mich, Herr, erlöse mich, Herr, reinige mich. Also es ging eigentlich um mich, während die zweite Entscheidung für Jesus Christus mit 17 Jahren auf einer völlig anderen Ebene war. Sie lag auf der Ebene, Herr Jesus, ich möchte für dich da sein. Ich möchte für dich leben. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir meinen Geist, meine Seele und meinen Leib, meine Zukunft. Du kannst mit mir machen, was du willst. Das war die zweite Entscheidung. Und ich habe manches Mal den Eindruck, dass Menschen, die in einem christlichen Raum groß werden, zwei Entscheidungen brauchen. Denn das erste ist oft sehr stark vom eigenen geprägt, während das zweite die totale Hingabe an Jesus Christus sein sollte. Das war 19 Jahre. Mit 20 Jahren habe ich meine erste Evangelisation gehalten, mit großer Begeisterung. Und es gab eine Erweckung an diesem Ort, an dem ich evangelisierte. Mit 21 Jahren habe ich meine zweite Evangelisation gehalten und dann habe ich erst Theologie studiert. Und während meines Theologiestudiums in Frankfurt habe ich sehr viel evangelisiert unter den Zigeunern, Ponames oder in asozialen Bereichen habe ich eine Gemeinde gegründet, Jugendkreise gegründet während meiner vierjährigen theologischen Ausbildung. Ich war dann 4 Jahre Jugendpfarrer in München, 12 Jahre Gemeindepfarrer in Greilsheim, das ist zwischen Nürnberg und Stuttgart, und bin seit 1979 freigestellt von der Kirche für Evangelisation. Ich habe also keine Gemeinde mehr, sondern ich bin im evangelistischen Reisedienst unterwegs in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland und gelegentlich auch einmal etwas darüber hinaus. Und nun muss ich Ihnen sagen, seit wann Gebet in meinem Leben eine ganz entscheidende Rolle spielt. Mir war eigentlich von diesem 19. Lebensjahr an völlig klar, dass Gebet entscheidend ist für unser geistiges Leben. Ich habe mir oft gewünscht, dass in unserer Gemeinde einmal eine Gebetsnacht sein würde oder dass ein Gebetskreis sich formieren würde, wo Brüder und Schwestern nicht nur an die Uhr gucken und nach einer halben Stunde schon unruhiger auf dem Stuhl hin und her rutschen, sondern wo sie wirklich einmal längere Zeit im Gebet vor Gott sind. Die Allianzgebetswochen spielten in meinem jungen Glaubensleben eine ganz entscheidende Rolle. Dann kam eine Zeit als Gemeindepastor. Und das muss ich Ihnen auch ein bisschen näher schildern. Ich war, wie gesagt, 4 Jahre Jugendpfarrer in München. Dort habe ich junge Leute kennengelernt, die Beter waren und mit denen wir viel auf den Knien beteten und wo wir durch Gebet viele Bekehrungen von jungen Menschen erlebten.